Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. To your glory. Zu deiner Ehre. In Jesus' name. In Jesu Namen. Your name. In deinem Namen. Amen. Amen. Acts chapter 2. Apostelgeschichte 2. Verse 17. Vers 17. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. That's us, right there. Das sind wir. That's us. Das betrifft uns. Your sons and your daughters will prophesy. Eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Your young men. Und eure jungen Männer. That's me. Das bin ich. That's you. Your young men will see visions. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Your old men. Und eure Ältesten. That's Greg. Greg. Your old men will dream dreams. Werden Traumgesichte haben. And even on my servants, both men and women. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde. I will pour out my spirit in those days. Werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. And they will prophesy. Und sie werden weissagen. I will show wonders in the heavens above. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel. Now this second part has not happened yet. Dieser zweite Teil des Verses this ist noch is nicht passiert. This is the second coming of Christ. Das betrifft das zweite Kommen. This is still future. Das ist noch Zukunft. And maybe very, very near. Und vielleicht ist diese Zukunft sehr nahe. This is when Jesus comes back to take the earth. Das ist der Zeitpunkt, wo Jesus kommt, um die Erde wieder einzunehmen. He came as a lamb the first time. Er kam als Lamm das erste Mal. He's coming as a lion the second time. Er kommt als Löwe beim zweiten He's Mal. Going to judge this earth. Und er wird diese Welt richten. For its selfishness. Für ihre Selbstsucht. Ungodliness. Ihre Ungerechtigkeit. Für ihre Ungerechtigkeit. He is going to take control of planet Earth. Er wird die Kontrolle übernehmen über diese Erde. Über diesen Planeten. I will show wonders in the heavens above. Ich werde Zeichen tun, Wunder signs, tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blood and fire and billows of smoke. Blut und Feuer und Rauchdampf. The sun will be turned to darkness. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis. Imagine that day. Könnt ihr euch das vorstellen? And the moon to blood. Und der Mond in Blut. Before the coming of the great and glorious day of the Lord. Ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Now back in verse 18 it says, and they will prophesy. In Vers 18 heißt es, sie werden weissagen. Prophecy means that I speak forth God's thought for the moment. Weissagen bedeutet, dass ich den Gedanken Gottes für diesen Augenblick aussprechen kann. We've probably had people prophesying all through service, all before the service. Wahrscheinlich haben wir Leute gehabt, die geweissagt haben vor dem Gottesdienst. Just heute. Expressing God's thoughts one to another. Einfach ausgedrückt haben, was sich Gott denkt in dieser It's Situation. It's what God wanted to. God wanted someone to think, and God used you. Gott wollte, dass jemand verwenden. Der denkt und er hat dich verwendet. And we're not even sometimes, most of the time, conscious of it. Und meistens sind wir uns dessen vielleicht gar nicht bewusst. I got a phone call from a friend, I think on Tuesday. Ich glaube am Dienstag war es, da habe ich einen Anruf von einem Freund bekommen. He's a pastor friend in America. Er ist ein befreundeter Pastor in Amerika. I haven't talked to him probably a year and a half. Und wahrscheinlich habe ich schon eineinhalb Jahre nicht mehr mit and ihm we just gesprochen. Start talking, how's your church, how's my church? Und wir haben geplaudert und wie geht's deiner Gemeinde? Pastor talk, friend talk. So wie halt Pastoren how's your family, reden. You know? Wie geht's der Familie? And then we're about to hang up. Und dann sind wir also schon am Ende des Gesprächs, wollen aufhängen. And he said, und er sagte, I'd like to say one more thing. Ich möchte noch eine Sache sagen. And the Holy Spirit said to me, und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. This is my thought. Er hat gesagt, das ist mein Gedanke. And I tuned right in. Und ich habe wirklich zugehört. And he said, I was at a seminar, und er hat gesagt, ich war bei einem Seminar. And the main speaker said this. Und der Hauptsprecher hat Folgendes gesagt. He says, Pastors, your number one must for your church. Und er hat gesagt, Pastoren, die Nummer eins in eurer Gemeindearbeit oder für eure Gemeinde is to clearly tell them what the church vision is. Ist ganz klar auszusprechen, der Gemeinde zu sagen, was die Vision der Gemeinde ist. And I said, thank you, Lord. Und ich habe gesagt, danke, Herr. I will obey you and I will do it on ich werde Sunday. Dir gehorchen und ich werde es am Sonntag tun. This guy had no idea he was speaking God's mind for our church. Er hatte gar keine Ahnung, was er da sagte, aber er hat die Gedanken Gottes für unsere Gemeinde ausgesprochen. It fit perfectly. Young men will see visions. Und es hat perfekt gepasst, dass junge Männer Visionen haben werden. And that thought I would never have thought, had my friend not called me. Und ich hätte nie daran gedacht, hätte mein Freund mich nicht angerufen. And spoken God's mind for our church for this moment. Und den Gedanken Gottes für unsere Gemeinde für diesen Augenblick ausgesprochen. And I almost exploded with joy. Und ich bin fast explodiert vor Freude. Unbelievable. This was God. Unglaublich, Gott hat es gesprochen. The phone call was miraculous. Dieser Anruf war ein Wunder. So I'm going to tell you what the church vision is tonight. Also möchte ich euch heute sagen, was die Vision unserer Gemeinde clear, ist. Und zwar ganz klar. So simple. Und so einfach. That you'll never forget it. Dass ihr es nie vergessen werdet. And you'll be able to teach it to your 3-year-old. Und ihr werdet es eurem Dreijährigen beibringen and they will können. Not forget it. Und sie werden es auch nicht vergessen. Amen. So I'm going to tell you what I'm going to tell you. Also ich sage jetzt im Vorhinein, über was ich predigen and I'm werde. Tell it to you. Und ich werde es euch sagen. And then I'm going to tell you what I told you. Und dann werde ich nochmal sagen, was ich euch gesagt and then habe. I'm going to ask you to tell me what I told you. Und dann werde ich euch bitten, mir zu sagen, was ich gesagt habe. So now turn to 2 Thessalonians chapter 1. Also schlag den 2. Thessalonicher Brief Kapitel 1 auf. In 2 Thessalonians 1 is our church vision. Im 2. Thessalonicher Brief Kapitel 1, da liegt unsere Gemeindevision. This was a church, it was a new church. Das war eine Gemeinde, eine neue, eine junge Gemeinde. Started by the Apostle Paul. Die vom Apostel Paulus gegründet wurde. And it was so persecuted. Und wurde so stark verfolgt. It was persecuted because of one of the points I want to bring out tonight. Sie wurde verfolgt wegen einem der Punkte, die ich heute erwähnen möchte. Let's begin to read. Aber beginnen wir zu lesen. And in verse 3 we have our vision. Und in Vers 3 steht dann unsere Version. Vision. Paul, Silas and Timothy. Vers 1. Paulus, Silvanus und Timotheus, to the Church of the Thessalonians in God our Father, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott unserem Vater, and the Lord Jesus Christ, und dem Herrn Jesus Christus. Grace and peace to you from God. Gnade euch und Friede von Gott. Isn't that an awesome thought? Ist das nicht ein unglaublicher Gedanke? From God. Von Gott. The Father and the Lord Jesus Christ. Von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. I was just with the Lord and he told me to tell you peace. Es war so, ich war gerade mit dem Herrn und er lässt euch ausrichten, Friede mit euch. Vers 3. We ought always to thank God for you, brothers. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder. And rightly so, because your faith is growing more and more. Wie es auch angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst. Now the Greek word is hupoxano. Und die Liebe zueinander. Das griechische Wort ist hypoaxano. Hyper, we get that word hyper, you know, like also hypo ist hyper, kommt like davon. Hyperspace, you know, also like so wie dieser Hyperraum. It means that their love was growing beyond what could be measured. Es bedeutet, dass ihr Glaube gewachsen ist über das hinaus, was man sich vorstellen it was just kann. Growing. Der Glaube hat einfach zugenommen. Ja. And love every one of you and the love every one of you has for each other is increasing. Und die Liebe zueinander bei jedem einzelnen von euch allen nimmt zu. Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. So dass wir selbst uns eurer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Also drei Worte möchte ich heute in den Raum stellen. Und sie umschließen die ganze Vision der Gemeinde. Number one, das erste Wort, to come. Komm. Come, komm and experience God, und erlebe sorry, Gott. Come and experience Christ, oder komm und erfahre Christus in, a church family. In einer Gemeindefamilie. Very simple. Ganz einfach. Come. Komm. A church family. Eine Gemeindefamilie. Just a very simple. The Lord said in Matthew 11, "Come unto me." Ein ganz einfaches, so wie es der Herr gesagt hat in Matthäus 11, kommt zu mir. We want this place to be really the house of the Lord. Wir möchten, dass dieser Ort hier wirklich das Haus des Herrn ist. And when people come here, they really experience Christ. Und wenn Menschen hierher kommen, dann erleben sie wirklich Christus. More than just us being nice people. Es geht über das hinaus, dass wir nette Menschen sind. We want them to meet God. Wir möchten, dass sie Gott begegnen. Number two. Zweitens. Grow. Wachse. Grow into who God has created you to be. Wachse in das hinein, wozu Gott dich geschaffen hat. It's pretty simple so far, huh? Ist ziemlich einfach bis hierher, oder? Come. Komm. and experience Christ in a church family. Erlebe Christus in der Gemeindefamilie. Number two. Zweitens. Grow. Wachse. Into who God has made you to be. Wachse in das hinein, wozu Gott dich geschaffen they hat. They were growing so much that the apostle Paul was boasting about them throughout the empire. Die Thessalonicher sind so sehr gewachsen, dass sich der Apostel Paulus gerühmt hat in allen Gemeinden im God römischen has Reich. God created every single one of us to be something special. Gott hat jeden einzelnen von uns geschaffen, dazu etwas Besonderes zu sein. We need to grow. Und wir sollen da, müssen da hineinwachsen. And number three. Und drittens. Go. Geh. Go and affect your world for Jesus. Geh und beeinflusse oder erreiche deine Welt für Jesus. This is why they were persecuted. Und das ist auch der Grund, warum sie verfolgt wurden. Persecution begins because we are affecting someone's world and they don't like it. Die Verfolgung kommt deswegen, weil wir die Umwelt beeinflussen und denen gefällt das nicht. Russian mafia doesn't like it because they're losing prostitutes. Die Mafia in Russland mag das nicht, weil sie Prostituierte dadurch verlieren. The angry dictator husband doesn't like it because suddenly his wife has a self-image. Und der Diktator zu Hause mag das nicht, weil seine Frau auf einmal ein Selbstwertgefühl hat. It's a very selfish world. Es ist eine sehr selbstsüchtige Welt, die sehr stark bedroht wird durch das Licht und durch die Liebe Gottes. We are called to set the captives free. Und wir sind aber dazu berufen, die Gefangenen freizusetzen. Und die Menschen, die andere gefangen halten, mögen das nicht. Religious bondage. Religiöse Gefangenschaft. A lot of persecution can come from there. Und auch viel Verfolgung kann aus der Ecke kommen. And this is our church vision. Und das ist die Vision unserer I'm just Gemeinde. Put it everywhere around the church. Und ich werde es vielleicht überall hier plakatieren. Komm, experience Christ in the church family. Erfahre Christus in der Familie, in der Gemeinde. Grow into who God has made you to be. Wachse in das hinein, wozu Gott dich geschaffen hat. Go and affect your world. Und geh und beeinflusse deine Welt. Now I want to just read through this, and then we're going to pick up three more words in verse 11. Und ich möchte das hier durchlesen und in Vers 11 noch drei Worte herausgucken. And I want you to see under their persecution, because they were so affecting their world. Und ich möchte sehen, dass unter ihrer Verfolgung, gerade weil sie so viel Einfluss gehabt the comfort haben, that God is giving them. Dass ihr auch den Trost seht, den Gott ihnen zuspricht. And the comfort we should have und den Trost, den wir haben to dürfen, not be afraid to go out and affect our world. Dass wir keine Angst haben brauchen, um wirklich einen Unterschied zu machen in unserer Welt. Vers 5. All this is evidence, that's the persecution. All of your persecution is evidence that God's judgment is right. Diese Bedrängnisse, von denen wird hier gesprochen, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God. Und dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet. Wow. You know, we go through all this garbage. Also das ist ein Wahnsinn. Wir gehen durch diesen ganzen Mist. I talked to Noah from the Latinos. Ich habe mit Noah gesprochen von den Latinos. You know, sometimes they want him to sing satanic things. Manchmal wollen die das, also in seinem Beruf, dass er satanische Sachen singt. They ask him, while you're singing, touch this lady sensually. Und sie sagen, während du singst, dann berühre diese Frau auf eine sinnliche Art He und Weise. Says, no. Und er sagt, nein, I'm not going to do that. Das werde ich nicht machen. I'm a Christian. Weil ich ein Christ bin. I believe in Jesus Christ. Und ich glaube an Jesus Christus. And he stands. Und er steht fest da in seiner And Überzeugung. He's persecuted. Und er wird da verfolgt deswegen. And all of us experience this. Und jeder von uns erlebt das ja. But if we know that we all are, it's encouraging. Aber wenn wir wissen, dass es jedem so geht, ist das ja auch ermutigend. No, I'm not going to do that. Er sagt, nein, das werde ich nicht tun. You can think what you want about me, but I believe in God. Du kannst von mir denken, was du willst, aber ich glaube an Gott. You know, when persecution hits, wenn die Verfolgung zuschlägt, it hits like a wave. Dann kommt es wie eine Welle. But afterwards, aber nach, the opportunities to share Christ. Aber danach, also die Gelegenheiten, die man hat, um Zeugnis zu geben when I von first Christus. Got saved, I hit about 2 years of persecution. Als ich zuerst Christ wurde, hatte ich ungefähr 2 Jahre lang diese Bedrängnisse. First all my friends thought I was nuts. Zuerst haben alle meine Freunde gedacht, ich wäre durchgedreht. And then my family. Und dann meine Familie. My mother said, you know what the relatives are thinking of you? Und meine Mutter sagt, weißt du, was unsere Verwandten von dir denken? Calling you Martin Luther and also, nennen dich Luther und what happened to your son? Was ist mit deinem Sohn los? Uncle's yelling at me and stuff. Dein Onkel, der fängt jetzt an, mit mir herumzuschreien. But you know what happened? Aber wisst ihr, was After passiert about ist? Two years of putting up with that, nach ungefähr zwei Jahren, nachdem ich das erduldet somebody habe, said to me, I just wanted to see if it was real. Hat jemand zu mir gesagt, weißt du, ich wollte nur mal wissen, ob das wirklich echt ist. Do you know how many cousins got saved? Wisst ihr, weißt du, wie viele Cousins gerettet like wurden? A whole revival broke out on both sides of my family. Also da war so eine richtige Erweckungsbewegung in beiden Teilen meiner Familie. I affected my world. Ich habe meine Welt beeinflusst. Friends of mine got saved. Freunde von mir wurden auch gerettet. It was worth it. Und es war es wert. Go and affect your world. Geh und mach einen Unterschied in deiner Welt. Right, I'm sorry, I'm getting sidetracked here. Aber ich werde etwas davon getan. Okay, verse 6. Vers 6. God is just and he will pay back trouble to those who trouble you. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. And give relief to you who are troubled and to us as well. Und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. Das wird passieren, wenn der Herr Jesus offenbart wird im Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. He will punish those who do not know him. Er übt Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. They don't want to know him. Also denen, die Gott auch nicht kennen and wollen. And do not obey the gospel of our Lord Jesus. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of his power on the day he comes to be glorified in his people and to be marveled at among all those who have believed. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. We're gonna be blown away. Also wird uns richtig umpusten. Aber wir werden staunen vor ihm. We who believe that we know him, we're gonna, oh, wow. Wir, die wir gedacht haben, wir kennen ihn. How about those who have rejected him? Wie wird es erst denen gehen, die ihn abgelehnt haben? Shut out from the presence of God for eternity. Ausgeschlossen von der Gegenwart Gottes in alle Ewigkeit. This includes you because you believed our testimony to you. Das schließt euch ein, denn ihr habt unserem Zeugnis geglaubt. Verse 11. Vers 11. With this in mind, we constantly pray for you. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch. That our God may count you worthy of his calling. Dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung. And that by his power he may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. Und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. You see that? Fulfill every good purpose. Dass er jeden guten Zweck erfüllt. Everything that's prompted in us to do, he'll do it. Alles, was in uns angeregt wird zu tun, er wird's tun. Next word. Das nächste Wort. Prayer. Gebet. Absolutely the key. Das ist der absolute Schlüssel. Come, experience Christ in a church family. Komm, erlebe Christus in einer Gemeindefamilie. What was the house of God called by our Lord? Was wurde das Haus des Herrn von unserem Herrn? Not the house of worship. Von unserem Herrn genannt, nicht das Haus der Anbetung. Not the house of preaching. Auch nicht das Haus des Predigens. Not the house of serving. Nicht das Haus des Dienens. It's called the house of prayer. Er nannte es das Gebetshaus. I used to think, you know, okay, everybody's praying in the house of the Lord. Lord, help me, help me, help me, help my grandmother. Ich habe immer gedacht, dass in diesem Bethaus, dass es so ist, dass jeder Einzelne dasteht und zu Gott betet und sagt, hilf meiner Großmutter. It's the house of prayer. Es ist das Haus des Gebetes. It's like the household of prayer. Das bedeutet der Haushalt des Gebets. We are praying for each other. Denn wir beten füreinander. What makes us a church family more than anything in anything? Was uns mehr zu einer Gemeindefamilie macht, mehr als alles andere, is that we pray for each other. Ist die Tatsache, dass wir füreinander beten. If you don't believe in prayer, wenn du nicht an das Gebet glaubst, you give me your prayer request and I'll pray for you and I'll prove to you that prayer works. Dann gib mir dein Gebetsanliegen auf einem Zettel und ich werde dir beweisen, dass Gebet etwas bewirkt. I have about a stack of about 150 prayer requests at home. Ich habe jetzt ungefähr so einen Stoß von 150 Gebetsanliegen and zu Hause. The answers are coming. God answered. God answered. Die Antworten kommen wirklich herein. I had a woman write me. She said, my teenager. Eine Frau hat mir geschrieben. Sie hat gesagt, mein Teenager, please, mein Jugendlicher. Please pray. Bitte, bitte bete für ihn. Pray 10 days. Und ich habe 10 Tage gebetet für diesen Jugendlichen. I prayed with authority. Und ich habe mit Autorität gebetet. I said, God, you speak to me. Ich habe gesagt, Gott, sprich du Show zu mir. Me what to pray for. Zeig mir, wofür ich überhaupt beten is there soll. A satanic hang-up somewhere Gibt es irgendwo so einen satanischen Aufhänger is in dieser Situation? Generational? Oder ist irgendetwas von einer Generation zur anderen übergegangen? You know, someone says, you know, my car doesn't start. Pray for me. Also einer sagt, mein Auto springt nicht an, bitte bete für mich. Lord, start this car. Sag, Herr, starte dieses Auto. No. Lord, show me why this car doesn't start. Nein, es ist Herr, zeig mir, warum dieser Wagen nicht Speak anspringt. To me. Let's look inside. Schauen wir mal rein. Show me where to pray. Schau mir, wofür ich beten soll. Is it the battery? What do we need to do here? Ist es die Batterie? Um was geht's And hier? We pray with authority into each other's lives. Und wir beten dann mit Autorität im Leben des anderen. And you know what happens? Und wisst ihr, was passiert? Our prayers even become prophetic. Unsere Gebete werden richtig gehend prophetisch. The Holy Spirit speaks through us his mind for another person. Weil der Heilige Geist durch uns spricht. Er spricht seine Gedanken für einen anderen Menschen in unserer Gemeinde. This mother wrote me and she said, you know what? Und diese Mutter hat mir geschrieben und wisst ihr, was da drin stand? And speak to my teenager for 6 months. Ich habe seit 6 Monaten nicht mehr mit meinem Kind gesprochen. Since you've been praying, aber seit du gebetet hast, the aggression left. Ist die Aggression weggegangen. Had my first conversation with her. Weggegangen. Und ich hatte meine erste Konversation mit ihr. Mein Thank erstes you. Gespräch. Danke. I said, I'm going to pray. I'm going to keep praying. Und ich habe gesagt, ich werde aber weiter dafür until beten. That kid receives Christ. Bis dieses Kind Christus annimmt. We don't pray generally. We listen and we try to figure out, God, what can I, where, how can I help this person? Wir beten nicht einfach in Allgemeinplätzen, sondern wir beten wirklich und wollen von Gott eine Antwort wissen, wofür spezifisch sollen wir beten. Somewhere. Der Teufel hat da irgendwo so einen kleinen Griff. Und Show me what to pray for. Ich frage dann, wo ist das? Für was muss There ich beten? Is. Ah, da ist der Hand. Yeah, you devil, you. Yeah. I prayed for this one kid. Ich habe für diesen einen Jugendlichen gebeten. Das war in meinem Wagen. Ich hatte all diese Gebetsanliegen auf dem Beifahrersitz. Und ich bin ins AKH gefahren, um jemanden zu besuchen und bin da im Stau hängen geblieben. Und ich sage, danke Herr für diesen Stau. Ich habe eh so viel, wofür ich beten soll. Und ich kam aber nur 10 Anliegen weit. Ich hatte ungefähr 150 mit. I want to step into the people's worlds and ask God. I want to make an effect. Und es waren eben nur 10, weil ich wirklich in das Leben dieser Menschen eindringen wollte und einen Unterschied machen durch mein Gebet. Ich möchte beten for our church, für unsere Gemeinde, that God will change things that would never change without prayer. Dass Dinge verändert werden durch Gott, Dinge, die sonst nie verändert werden würden. Which brings us to number two. Und das bringt uns zu dem zweiten Schlüsselwort. Purity. Reinheit. I want to be pure. Ich möchte rein sein. God, give me a passion for prayer. Gott, gib mir eine Leidenschaft für das Gebet. Give me a passion for purity. Und auch eine Leidenschaft für die Reinheit. I want to be an empty vessel that you can use. Ich möchte ein leeres Gefäß sein, das du verwenden kannst. Do you know what? Und wisst ihr was? Purity has no power. Reinheit allein hat keine Kraft. But God will fill a pure vessel. Aber Gott wird ein reines Gefäß befüllen. Sometimes I sit there and say, God, I feel so clean. Und manchmal sitze ich da und sage, Herr, ich fühle mich so Now, rein. Fill me. Jetzt bitte füll Now, mich. Fill me to pray. Jetzt füll mich, damit ich weiß, wofür ich beten soll. Convict me when I'm selfish. Und überführe mich, wenn ich selbstsüchtig Convict bin. Convict me when I believe a lie. Oder wenn ich einer Lüge glaube. Convict me when I start complaining. Und überzeug mich davon, überführ mich davon, wenn ich anfange, mich zu beschweren. Convict me when I'm selfish or whatever. Und überzeug mich, wenn ich selbstsüchtig, egoistisch bin. I don't want any garbage in the cup. Ich will nicht, dass dieses Gefäß, dass da Mist drinnen ist. Number three. Und drittens. Purpose. Sinn. This is the 1947 covenant. Das ist der Bund von 1947, den ein 19-jähriger College-Student mit dem Herrn gemacht His name was hat. Bill. Sein Name war Bill. And Bill said, God, I want you to use me. Und Bill hat gesagt, Herr, ich möchte, dass du mich gebrauchst. I'm making a covenant with you. Ich mache jetzt einen Bund mit dir. Give me a passion for prayer, Gib mir die Leidenschaft für ein für Gebet, für Reinheit and your purpose. Und auch für deinen Sinn. Now with prayer, I have to pray that I would want to pray. Bei Gebet ist es so, dass ich dafür beten muss, überhaupt beten zu wollen. Rob doesn't want to pray. Denn Rob selber will nicht beten. He never wants to pray. Er will nie beten. But I want to pray. Aber ich möchte beten wollen. We pray that we would want to pray. Und so beten wir, dass wir beten wollen. And God fills us. Und Gott füllt uns. This was a covenant he made in 1947. Das war der Bund, den er 1947 schloss. With two other guys. Mit zwei anderen zusammen. One of the other guys became the chaplain to the US Congress. Einer wurde der Kaplan für den US Kongress. The other guy served the Lord in some other way. Und der andere hat dem Herrn auf irgendeine andere Art und Weise gedient. This 19-year-old kid that made this covenant with the Lord. Und dieser 19-jährige, der das mit dem Herrn ausgemacht hat. He started a ministry. Er hatte einen Dienst begonnen. For campuses. For students. Für Universitätscampusse, für Studenten. Campus Crusade for Christ. Und er hat sich gedacht, ich nenne es Campus Evangelisation für Christus. In over 200 countries today. Und heute ist diese Organisation in 200 Ländern. They have led over 50 million people to the Lord in the last 50 years. Mehr als 50 Millionen Menschen zum Herrn geführt in den letzten 50 Jahren. Covenant. Und das ist ein sehr mächtiger Bund, den er eingegangen hat. Und wenn ich daran denke, bete ich das auch für mich jeden Tag. Gib mir diese Leidenschaft für Gebet und auch für Reinheit und Leidenschaft für deinen Sinn im Now Leben. Come. Come to the house of the Lord. Komm zum Haus des Herrn. House of prayer. Das Haus des Gebets. To meet Christ. We're going to pray for you. Komm zu mir, zu Christus. Wir werden It für should dich be beten. Very normal that people are just praying. Es sollte ganz natürlich sein, dass Menschen füreinander beten. You see two people praying on the steps, you don't look like, wow, they're praying. Und da sitzen vielleicht zwei Leute vorne auf den Stufen und beten so, wow, Wonder die what's beten. Wrong with her. Frag mich, was mit ihr los ist. And she's crying. Und sie weint sogar. This shouldn't happen all the time. Das sollte sowieso die ganze This Zeit is the vor house sich of gehen. Prayer. Das ist ja das Haus des Gebetes. It's the place where we pray for one another. Es ist der Ort, wo wir füreinander beten. We carry the burdens. Und wir tragen die Last des anderen. Prayer is the key. Das Gebet ist der Schlüssel. And please, I have more requests that came today. My wife and I are praying like we've never prayed in our whole life. Und bitte, ich lade euch ein. Ich habe heute wieder mehr Anliegen bekommen und meine Frau und ich, wir beten so, wie wir das vorher noch nie getan haben. I look for 2-3 hour spots in my evening where I can just lay on the couch and look to the stars and just pray und one after the other. Ich suche mir wirklich so Zeitfenster raus, 2-3 Stunden, wo ich mich zu Hause auf meine Couch legen kann. Den Sternenhimmel anschauen kann und beten kann für diese Now Sache. Grow. Wachse. Grow into who God has made you to be. Wachse in das hinein, wozu Gott dich geschaffen hat. 85% of our maturity 85% unserer Reife is just having good habits. Besteht einfach darin, gute Gewohnheiten zu Here's besitzen. Three good habits. Und das wären 3 gute Gewohnheiten. Come. Komm. Sunday morning, so just come. Also Sonntagmorgen, komm einfach. Make it a habit. Mach's zu einer Gewohnheit von come. Dir. Komm einfach. People need you. Menschen brauchen dich. There's people who ask me when they come in, is so and so here tonight? Es gibt Menschen, die kommen rein und fragen mich, ist XY heute da? No, they didn't come. Ich sag, nein, die sind heute nicht da. Oh. You know how important you are to somebody else? Wisst ihr, wie wichtig ihr für jemand anderen sein könnt? Make it a habit to come. Macht es einfach zu einer Gewohnheit zu kommen. To grow. Wachsen. I believe that like 15% Ich glaube, dass in etwa 15% of our problems we need to be delivered from. Von 15% unserer Probleme müssen wir freigesetzt werden. 85% habits will just take care of them. Die anderen 85% werden gute Gewohnheiten wettmachen. If you're in church tonight, you're not getting drunk, right? Wenn du heute in der Gemeinde sitzt, bist du zumindest nicht unterwegs und betrinkst dich. Only so much time in a week. If you're doing what's right, you don't have time to do what's wrong. Die Woche hat nur so viele Stunden, also wenn du viele Dinge richtig machst, hast du weniger Zeit, um schlechte Dinge zu tun. But there's certain things that are only going to come out through prayer. Aber manche Dinge werden nur durch Gebet und durch Fasten besiegt. Es gibt ja Dinge in der geistlichen Welt, die passieren und über die muss man beten, um davon freigesetzt zu werden. Now, number three. Und das Dritte, Go and affect your world. Geh und mach einen Unterschied in deiner Welt. How? Aber wie soll das gehen? Pray. Bitte darum. Ask God. Frag Gott. I have about 100 dog owners in my neighborhood. Ich habe ungefähr 100 Hundebesitzer in meiner Nachbarschaft. That's my world. Und das ist im Augenblick meine Welt. I am praying. Und ich bete. That by Christmas one of them comes to Christ. Und ich bete dafür, dass bis Weihnachten einer zu Christus kommst. And I'm praying for everyone in our church that you bring one person in your world to Christ before Christmas. Und ich bete, dass jeder in unserer Gemeinde eine Person bis Weihnachten zu Christus führt. Last week I met a woman with her little dog. Letzte Woche habe ich eine Frau getroffen mit ihrem kleinen Hund. The thing was so incredibly fast, Cody couldn't even touch it. Und der kleine Hund war so schnell, Cody konnte ihn nicht einmal berühren. It was like a squirrel. Eher wie so ein Eichkätzchen. Like a phantom, you know? Wie so ein Phantom. So I start talking to her and she says, I have a soccer ball in my hand. Und ich habe angefangen mit ihr zu sprechen und ich hatte so einen Fußball unterm Arm. She said, does your dog play soccer? Und sie hat gesagt, spielt ihr Hund Fußball? I said, yeah. Sag ja. She said, my son came home and he said, I played soccer with this dog. He was incredible. Und mein Sohn kam nach Hause letzte Woche und hat gesagt, ich habe mit diesem Hund Fußball gespielt. Der war unglaublich. I said, your son's name is Florian, right? Und ich habe gesagt, ihr Sohn heißt Florian, yeah, richtig? Right. Sag ja. I said, yeah, we had a good time. Sag ja, wir hatten eine gute Zeit. I said, you know, I'm a pastor of a church. Wissen Sie, ich bin ein Pastor einer Gemeinde. I started talking to her. Und ich habe einfach so mit ihr angefangen zu plaudern. I'm praying. God, I cannot affect my world. Und ich bete einfach dafür, weil ich sage, Gott, ich kann meine Welt nicht beeinflussen, aber du kannst. Open das. Some door somewhere, please. Mach einfach irgendwo eine Tür auf, irgendwo. I got another couple, Patrick and Sophie. Und ich habe ein anderes Paar, Patrick und Sophie. Beautiful American Stafford Terrier. Beautiful. Und die haben so einen wunderschönen Stafford Terrier. They love me. When I come, they say, die lieben mich und wenn ich komme, dann rufen sie schon, Rob. I come over. They're going to be in church one of these days. Und eines Tages werden die zu einem Gottesdienst kommen. Go affect your world. Geh und mach einen Unterschied in deiner Umwelt. When you get in your world, don't be afraid to be pure. Und weißt du was, wenn du in deiner Welt unterwegs bist, hab keine Angst, you're gonna rein zu sein. Get beat up. They're gonna make fun of you. Du wirst vielleicht geschlagen werden, vielleicht wirst man sich über dich lustig machen. Try being crucified sometime. Aber versuch so mal, stell dir vor, du wirst gekreuzigt werden. He was werden. Despised and rejected because of his love for us. Er wurde zurückgewiesen, weil wegen seiner Liebe für and uns. And there are people in your world. Und es gibt Menschen in deiner that Welt, you can reach, die du erreichen kannst. If you are willing to stand for purity. Wenn du bereit bist, für Reinheit einzustehen. When the boss wants you to cheat. Wenn der Boss will, dass du lügst, du betrügst. And you say, you know what? Und du sagst, wissen Sie, I can't. Ich kann das nicht. You're gonna lose your job. Ja, dann werden Sie Ihre Stelle verlieren. I believe in God and I can't do this. Ich glaube an Gott und ich kann das nicht tun. We're gonna make fun of you. Ja, wir werden uns über Sie lustig machen. It's okay. We'll put a crown of thorns on your head. Ist okay so. Wir werden Ihnen eine Dornenkrone aufsetzen. We'll crucify you. Wir werden Sie kreuzigen. Stand for purity. Aber bleib stehen. Steh auf für diese Reinheit. That's what has the effect on the world. Denn das ist das, was den Unterschied macht. Of course they're going to react. Natürlich wird es Reaktionen geben. But unless they react, we're not having an effect. Aber wenn sie nicht reagieren, dann haben wir auch keine Auswirkung. Fulfill your purpose. Und erfülle den Zweck, deinen Zweck. I think I've said enough tonight. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. This is such an incredible subject. Das ist so ein unglaubliches Thema. Maybe there's somebody here tonight you've never received Christ. Vielleicht ist heute Abend jemand hier und du hast Christus noch nie angenommen. If you die tonight, wenn du heute Abend sterben where would you würdest, go? Wo würdest du hingehen? Do you know? Weißt du's? If you die tonight, where would you go? Wenn du heute Abend sterben würdest, wo würdest du hingehen? Me. Bitte say, mit mir. God in heaven. Sag Gott im Himmel, forgive me. Vergib du mir. Cleanse me. Reinige mich. Take away the things I do that are wrong. Nimm die Dinge weg, die ich falsch mache. Take the guilt out of my heart. Nimm die Schuldgefühle aus meinem Herzen. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Come into my life. Komm du in mein Leben. I want to experience Christ. Ich möchte Christus erleben. When you return, Lord, I want to marvel at you too. Wenn du wiederkommst, Herr, dann möchte ich auch über dich staunen. And Lord, for our church. Und Herr, für unsere Gemeinde. Lord, put this vision in our hearts. Herr, leg du diese Vision in unser Herzen. To grow and to go. Zu kommen, zu wachsen und zu gehen. Zu beten. To love purity. Die Reinheit zu lieben. And to seek your purpose with all our hearts. Und deinen Zweck, deinen Sinn für unser Leben zu suchen. Father, I pray tonight. Herr, ich bete heute that prayer would be like breath to us. Dass das Gebet wie unser Atem wird. that you're carrying a burden. Wenn du heute Abend spürst, dass du eine Last trägst. And a lot of people this morning were carrying a burden. Und heute Morgen waren es viele, die diese, die eine Last gehabt haben. I want you to stand up. Dann möchte ich, dass du aufstehst. Just stand. Steh einfach auf. Stand in your church family. Just stand. Steh in der Familie, in deiner Gemeindefamilie. You have a burden. Wenn du eine Last hast, and God knows about it. Dann weiß Gott das. Now those that are around these people, und die, die um die herum sind, die stehen. Maybe there's a few more that would like to stand. Vielleicht gibt es noch einige, die aufstehen möchten. You got a burden. Wenn du eine Last trägst auf dem Herzen. For us that are sitting, und für die, die sitzen geblieben sind. Can you just reach over and put your hand on that person? Könntest du vielleicht einfach deine Hand auf die Person neben dir legen, die steht? And what you're telling them is this. Und was du ihnen sagst, ist Folgendes. I know what it's like to have a burden. Ich weiß, wie es ist, eine Last zu tragen. And I want to pray for yours tonight. Und ich möchte für deine Belastung heute Abend beten. Just take a moment before the Lord. Nimm einfach einen Moment Zeit vor dem Herrn. And just pray for them. Und bete für sie. Just turn around and put your hand on somebody. Dreh dich einfach um, leg deine Hand auf just jemanden. Touch somebody. Thank you. Father, we pray tonight as a family. Herr, wir beten heute Abend als Familie zu dir. We are the house of prayer. Wir sind das Gebetshaus. We are a home of prayer. Wir sind das Zuhause des Gebets. We pray tonight for strongholds. Und wir bitten heute Abend für schützende Mauern. Things we can't see or understand. Dinge, die wir nicht sehen können, die wir nicht verstehen können. Give wisdom tonight. Gib Weisheit heute Abend. And break the strongholds. Und brich Mauern nieder. We pray against Satan tonight. Wir beten gegen Satan heute. A strong man. Einen starken Mann. But Jesus, you are the stronger man. Aber Jesus, du bist der Stärkere. We pray tonight with authority as a church. Wir beten heute Abend mit Autorität als and Gemeinde. We rebuke the devil. Dass wir den Teufel zurückweisen. From our church. Dass wir ihn verbannen aus unserer Gemeinde. We pray for guilt that is an accusation. Wir beten für Schuld, die uns anklagt. Father, free people today. Herr, setz du heute set the captives Menschen free. Frei, die Gefangenen frei. Touch physical bodies. Berühr du körperliche Leiden. Pray for Gertrude in the hospital tonight, wir beten für die Gertrud heute Abend, die im Krankenhaus ist. Do miracles in our midst. Tu du Wunder in unserer Mitte. Just lift your hands to the Lord. Hebt einfach eure Hand zu just Herrn. Worship him. Thank you, Lord. Betet ihn an. Danke, Herr. You may be seated tonight. Thank you, Lord. We bitte love you. Platz. Danke, Herr. Lord. Wir preisen just dich. Lift your hands one more time. Hebt eure Hand, wenn ihr wollt, noch einmal zum Herrn. Thank you, Lord. Danke, Herr. In your presence is healing, Lord. In deiner Gegenwart ist Heilung. We love you.